Du klingst enttäuscht. Wär's dir lieber, wenn dein alter Freund, der bürgerliche Halbarsch, dich verraten hätte? Lieber, wenn du... Nein, nein, das wäre mir nicht lieber. Ich tue mich nur schwer damit, dass, wenn die Polizei dich beobachtet hat und dir gefolgt ist, wen hat sie dann nicht beobachtet? Wann hatten wir uns damals zuletzt gesehen? Es war Jahre, bevor ich untergetaucht bin. Du warst wirklich kein aussichtsreicher Kontakt und trotzdem hat die Polizei... Jörg klang nicht enttäuscht, sondern misstrauisch. Die Polizei richtig einschätzen war noch nie eure Stärke. Aber was weiß ich, vielleicht hat sonst jemand von euch was ins Depot gebracht oder aus dem Depot geholt und die Polizei ist nicht mir, sondern ihm gefolgt. Wollen wir eigentlich nicht den Aperitif nehmen? Moment, Moment! Ulrich hob die Arme. Ich habe zur Feier des Tages ein Kistchen Champagner mitgebracht und weil's mit dem Strom hapert, im Bach gelagert. Ich bin sofort wieder da. Christiane brachte Gläser, Dorle Oliven und Käsewürfel, Andreas und Gerd Schwarz rückten die Stühle in einen Kreis und Ilse pflückte 12 Gänseblümchen, für jeden eines. Jörg ging zu Henner, der mit Margarete abseits stand, und fragte, »Was stand denn in dem Brief?« »Deine ehemalige Frau hatte sich umgebracht. Ich dachte, das solltest du wissen.« »Oh«, Jörg blieb misstrauisch. Aber Henner hatte richtig gerechnet. Eva Marias Selbstmord war kurz vor Jörgs Festnahme gewesen. Als Jörg sich dessen vergewissert hatte, sagte er nochmal »Oh« und ging zur Seite. »Du lügst gut«, sagte Margarete zu Henner. »So gut, dass mir unheimlich wird, selbst wenn du nur für gute Zwecke lügen solltest.« »Lügst du nur für gute Zwecke?« Henner sah Margarete traurig an. »Ich habe so gut gelogen, weil ich damals tatsächlich überlegt habe, zur Hütte zu fahren und einen Brief hinzulegen. Ich weiß nicht, ob sie sich seinetwegen umgebracht hat. Ihre Eltern haben es behauptet, aber sie haben Jörg auch von Anfang an abgelehnt. Jedenfalls hätte Eva Maria ein glücklicheres Leben gehabt, wenn er nicht Terrorist geworden wäre. Aber du hast es nicht gemacht. Nein, es hätte nicht geholfen.« Das konnte ich damals zwar nicht wissen, aber ich konnte es mir denken. Er wartete, ob Margarete etwas sagen würde. Sie sah ihn zweifelnd und nachsichtig an. »Du hast recht. Es war mir nicht wichtig genug. Es wäre schön, wenn es mir wichtig genug gewesen wäre, wenn ich einen Brief geschrieben und zur Hütte gebracht hätte. Es wäre schön.« Christiane war ihrer Angst los. Sie genoss den Champagner, genoss die Freunde und wandte sich Jörg wieder mit der gewohnten liebevollen Aufmerksamkeit zu. Nach dem Champagner gab's Abendessen, festlicher und leckerer als am Abend davor, mit weißem Tischtuch, Geschirr und Besteck der Großmutter und silbernen Leuchtern mit 4 Gängen und als Höhepunkt rheinischen Sauerbraten, Jörgs Lieblingsgericht. Jörg erzählte von der Zeit, als er in der Gefängnisküche gearbeitet hatte. Der Küchenchef war Koch in einem 3-Sterne-Restaurant gewesen, sagte er jedenfalls, und glaubten wir ihm auch, bis er das Arbeiten in die Nacht hinein satt hatte und sich für die geregelten Arbeitszeiten im öffentlichen Dienst entschied. Er hatte Dutzende von Rezepten im Computer mit Kalorien und Vitaminen und Mineralen und was weiß ich und ein Programm, mit dem er daraus den Essensplan für die Woche zusammenstellte. Die Rezepte waren Hausmannskost, von Königsberger Klopsen mit Kapernsoße bis zu Nürnberger Rostbratwürsten mit Sauerkraut. Und alle beschwerten sich immer über das langweilige Essen. Aber wehe, er kochte etwas anderes, was Besonderes. Dann hagelte es erst recht Beschwerden. Und obwohl er das wusste, ging der Drei-Sterne-Koch manchmal mit ihm durch und er ließ sich's nicht nehmen, uns ein thailändisches oder ein marokkanisches Gericht zu servieren. Das fand Karin interessant. Mir geht es nicht anders als den Gefangenen. Die Essenseinladungen und Verabredungen, die zum Beruf gehören und bei denen es immer vom Besten gibt, sind mir ein Graus. Am liebsten hole ich mir eine Currywurst mit Pommes, sitze am Schreibtisch, lese die Zeitung und schieb's in mich hinein. Ich könnte es Tag um Tag tun, aber bei mir passiert auch jeden Tag jede Menge, daher ist das Essen je langweiliger, desto erholsamer. Ist im Gefängnis nicht das Essen der Höhepunkt des Tages? Das ist es. Aber Höhepunkt heißt nicht Aufregung. Der Höhepunkt steht für alles, was man drinnen sehnsüchtig erinnert und vermisst. Die Normalität des Lebens draußen, die Kindheit, in der die Welt noch in Ordnung war, wenn nicht bei den Eltern, dann bei den Großeltern, die Frau, die gut zu einem war. Immer gehört das Essen als eine stetige, verlässliche Größe dazu. Ganz ähnlich ist es mit den Büchern, die im Gefängnis gelesen werden. Ich habe mal in der Gefängnisbücherei, Ilse sah Jörg an und dachte an Jan. Wie glücklich Jörg war. Ein alltägliches Gespräch führen, etwas zu sagen haben, Aufmerksamkeit für seine Erfahrungen und Beobachtungen finden, hier und da mehr zu wissen als sein Gegenüber, es tat ihm wohl. War die Sehnsucht nach der Alltäglichkeit erst im Gefängnis gewachsen? Oder hatte sie auch in den Jahren der Illegalität unter der Oberfläche geschlummert, bereit, geweckt zu werden? Hatte auch Jan sie? Auch Christiane fiel auf, wie verändert Jörg war. Kein Misstrauen, keine Vorsicht, keine Distanz. Er ließ sich auf das Gespräch ein. Waren seine seltsamen Aussagen über Revolution und Mord und Reue nur eine unbeholfene Reaktion, wenn er angegriffen wurde? War es falsch, ihn Vorträge halten und Interviews geben und in Talkshows auftreten zu lassen? Weil es wieder zu Angriffen führen würde? War aus demselben Grund auch die rechtlich noch so abgesicherte Presseerklärung ein Fehler? Als habe sie ihm das Stichwort gegeben, tauchte Marco auf. Sie sah ihm an, dass er Erfolg gehabt und einen Anwalt gefunden hatte, der die Presseerklärung in Ordnung fand. Er war von seinem Erfolg, seinem Projekt, sich selbst so begeistert, dass er nicht warten konnte, bis er mit Jörg allein war. Er musste alle anderen unterbrechen und ihnen vorlesen, was Jörg am Sonntag an die Presse geben würde. »Das haben wir bereits geklärt«, sagte Andreas kühl. »Jörg gibt keine Presseerklärung ab. Ich habe mit einem Anwalt geredet, der mir bestätigt hat, dass Jörg kein Risiko eingeht. Noch bin ich Jörgs Anwalt. Das ist keine Entscheidung für seinen Anwalt. Er muss sie selbst treffen.« Jörg litt unter dem Thema, dem Streit und den Blicken, die anderen auf ihn richteten. Er fuchtelte mit den Händen und sagte schließlich, »Ich muss noch mal nachdenken.« »Nachdenken?« Marco war empört. »Was ist mit deiner Verantwortung gegenüber denen, die an dich glauben und auf dich warten? Hast du sie schon wieder vergessen? Und willst du vor der Welt als der dastehen, den sie klein gekriegt haben, der klein beigegeben hat?« »Ich brauche keine Belehrung über meine Verantwortung, von dir nicht und von niemandem.« Aber Jörg war nicht sicher, die unerfreuliche Auseinandersetzung damit beendet zu haben, und sah zu Christiane, als könne es ihr gelingen. »Was hältst du dich an deine Schwester? Halt dich an die, die mit dir kämpfen wollen, die dich nicht verraten, sondern brauchen. Du, das reicht! Sie sind Christianes Gast, und wenn sie zu vornehm ist, sie rauszuschmeißen, ich bin's nicht!« »Sie entschuldigen sich oder gehen?« »Lass nur, Henna. Dass Marco denkt, ich hätte die Revolution verraten, ist eine alte Geschichte zwischen uns.« »Was?« Jörgs Gesicht und Ton waren wieder voller Misstrauen und Abwehr. »Christiane hat die Revolution verraten?« »Die Revolution, die Revolution!« Marco winkte ab. »Deine Schwester hat dich verraten. Sie hat den Bullen gesagt, dass sie dich im Wald bei der Hütte abpassen können.« »Das hatten wir schon.« »Niemand hat Jörg verraten. Als ich ihm damals einen Brief zur Hütte gebracht habe, muss die Polizei mir gefolgt sein.« Marco wurde wütend. »Deswegen hat Christiane dich nicht mit Kaffee überschüttet. Sie hatte Angst, dass du sagst, dass du Jörg nicht verraten hast. Dass Jörg eins und eins zusammenzählt und dahinter kommt, dass, wenn du's nicht warst, nur sie ihn verraten haben kann. Ich weiß, sie hat's gut gemeint, aber begreifst du nicht, Jörg, sie meinen es alle gut mit dir.« Aber sie machen dich klein. Sie verraten, was an dir groß ist. Wenn du machst, was sie dir sagen, war dein Leben nichts. Und bist du niemand. Jörg sah verwirrt von Marco zu Henna zu Christiane. Karin, die an diesem Abend neben ihm saß, legte ihm die Hand auf die Schulter. Lass dich nicht verrückt machen. Marco kämpft für die Presseerklärung und er kämpft mit allen Mitteln. Du willst noch mal nachdenken, und das ist dein gutes Recht. Die Presseerklärung soll ohnehin erst morgen raus. Oder hast du Jörg überrollt und sie schon heute rausgegeben? Sie sah Marco ernst an. Er wurde rot und stotterte und versicherte, er habe noch nichts unternommen. Ich hoffe, dass du nur unter meinem strengen Blick rot geworden bist.« Karin redete weiter. »Du meinst, Jörg sei nichts, wenn er nicht ist, was er werden wollte? Du meinst, alle, deren Hoffnungen sich nicht erfüllen, sind nichts? Dann bleiben nicht viele, die was sind. Ich kenne keinen, dessen Leben so geworden ist, wie er sich's geträumt hat. Was wolltest du denn noch werden? Ich dachte, wo ihr keinen Papst habt, ist Bischöfin das Höchste.« Andreas konnte nicht anders, Karin reizte ihn. Eberhard lachte. »Manchmal fällt einem in den Schoß, wovon man gar nicht geträumt hat. Das ändert nichts daran, dass die meisten Träume nichts werden. Ich bin der Älteste in der Runde, und auch ich kenne keinen, der in seinem Leben seine Träume verwirklicht hat. Nicht, dass das Leben deshalb nichts taugen würde. Die Frau kann lieb sein, obwohl sie nicht die große Leidenschaft ist. Das Haus schön, obwohl es nicht unter Bäumen steht. Und der Beruf respektabel und einträglich, obwohl er nicht die Welt verändert. Alles kann taugen und doch nicht so sein, wie es mal geträumt war. Kein Grund zur Enttäuschung und keiner, etwas zu erzwingen.« »Kein Grund zur Enttäuschung?« Marco machte eine höhnische Grimasse. »Wollt ihr euch alles schön lügen?« Henna griff unter der Tischdecke Margaretes Hand und drückte sie. Sie lächelte ihn an und drückte seine Hand. »Nein«, sagte sie, »kein Grund zur Enttäuschung. Wir leben im Exil. Was wir waren und bleiben wollten und vielleicht auch zu werden bestimmt waren, verlieren wir. Dafür finden wir was anderes. Selbst wenn wir denken, wir würden finden, was wir gesucht haben, ist es in Wahrheit etwas anderes.« Sie drückte nochmal Hennas Hand. »Ich will nicht über Worte streiten. Wenn du es einen Grund zur Enttäuschung findest, verstehe ich das. Aber so ist es nun mal. Es sei denn«, Margarete lächelte, »vielleicht macht das den Terroristen aus. Er kann nicht aushalten, dass er im Exil lebt. Er will seinen Traum von Heimat herbeibomben.« »Seinen Traum?« »Jörg hat nicht für seinen Traum gekämpft, sondern für eine bessere Welt.« Dorle lachte laut heraus. »Fighting for peace is like fucking for virginity«, habe ich mal gelesen. »Du immer mit deinen Kämpfen.« »Mir gefällt das Bild. Meine Labors und ihr beide, die Frauen meines Lebens, seid mein Exil. Als Kind habe ich mich als großen Entdecker geträumt, der als Erster eine Wüste durchquert oder einen Urwald, aber überall war schon jemand gewesen. Später wollte ich ein großer Liebender werden, wie Romeo mit Julia oder Paolo mit Francesca. Wurde auch nichts. Aber ich habe euch und meine Labors. Was kann ein Mann mehr haben wollen?« Ulrich warf seiner Frau mit der Linken eine Kusshand zu und seiner Tochter mit der Rechten. »Ist dies die Stunde der Wahrheit?« Andreas sah in die Runde. »Ich wollte der Jurist der Revolution werden, nicht der juristische Theoretiker, sondern der Praktiker, der wie Wischinski als Staatsanwalt oder Hilde Benjamin als Richterin die revolutionäre Gerechtigkeit verwirklicht. Wurde auch nichts, Gott sei Dank. Und in die Heimat dieses Traums will ich auch nicht zurückkehren. Mein Traum kam spät. Oder soll ich sagen, ich habe erst spät gemerkt, dass ich im Exil lebe, dass ich eigentlich nicht unterrichten, sondern schreiben will, dass ich die Schüler satt habe, die ich gerne was lehren würde, wenn sie was von mir wissen wollten, die aber nichts von mir wollen, sondern von denen immer ich was wollen muss. Nein, ich will raus aus meinem Exil und in meiner Heimat. Ich will mit den Personen und Geschichten leben, die ich mir ausdenke. Ich will gut schreiben, aber wenn's nur zum Groschenroman langt, ist es mir auch egal. Ich will am Fenster mit dem Blick auf die Ebene sitzen und schreiben, vom Morgen bis Abend, und die eine Katze liegt auf dem Schreibtisch und die andere zu meinen Füßen. Guck einer die Ilse an!« Die anderen waren verblüfft. So kannten sie Ilse nicht. Sie leuchtete wieder, nicht blond und hübsch, aber selbstbewusst und tatendurstig. Und ansteckend. Die anderen wurden heiterer. Einer nach dem anderen erzählte, was er einstmals geträumt und in welches Exil es ihn verschlagen und wie er sich damit versöhnt hatte. Sogar Marco spielte mit. Er habe Lokomotivführer werden wollen und finde sich im Exil des revolutionären Kampfs wieder. Jörg schwieg bis zum Schluss. »So wie ihr redet, ist das Gefängnis mein Exil. Ich habe gelernt, darin zu leben. Aber versöhnt? Nein, versöhnt bin ich damit nicht.« »Na ja«, Ulrich meinte es gut, »außer dass wir uns mit dem Exil versöhnen, bleibt die Erinnerung an unseren Traum und an unsere Versuche, ihn zu verwirklichen. Ich bin damals von der Nordsee ans Mittelmeer gewandert. Ja, lacht nur, es sind immerhin 2.500 Kilometer.« Und hat mich mehr als ein halbes Jahr gekostet. Die Sahara oder den Amazonas habe ich nicht geschafft, aber der europäische Wanderweg Nummer 1 war auch nicht schlecht. Und ich werde nie vergessen, wie ich am Gotthard nach einer klammen Nacht im Zelt die letzten Kilometer im Regen hochgestiegen und dann im Sonnenschein nach Italien abgestiegen bin. Damit eröffnete er nach der Träumerunde die Wisst-ihr-noch-Runde. Wisst ihr noch, wie wir auf der Fahrt zum Treffen in Grenoble gezeltet haben und der Regen uns den Abhang hinuntergespült hat? Wie wir beim Treffen in Offenburg indisch gekocht haben und alle Dünnschiss bekamen? Wie Doris den Miss University-Wettbewerb gewonnen und aus dem kommunistischen Manifest vorgelesen hat? Wie Gernot, der von Politik nichts wissen wollte und auf der Vietnam-Demonstration nur war, weil Eva ihm gefiel, plötzlich Amis raus aus USA rief? Jeder erinnerte sich an eine harmlose Begebenheit oder zwei. Sie warteten mit dem Anzünden der Kerzen. Die Dämmerung ließ wie die Nacht in den Tag die Vergangenheit anheimelnd in die Gegenwart treten. Die Erinnerungen galten einer Zeit, die zu Ende gegangen war und nicht in die Gegenwart ragte. Aber die Erinnerungen waren lebendig, und so fühlten die Freunde sich zugleich alt und jung. Auch dieses Gefühl war anheimelnd. Als Christiane schließlich die Kerzen anzündete und sie einander wieder deutlich sahen, erkannten sie im alten Gesicht des anderen gerne das junge Gesicht, das ihnen gerade in den Erinnerungen begegnet war. Wir bewahren die Jugend in uns, können zu ihr zurückkehren und uns in ihr wiederfinden, aber sie ist vergangen. Wehmut zog ihnen durchs Herz und Mitgefühl, miteinander und mit sich selbst. Ulrich hatte nicht nur ein Kistchen Champagner, sondern auch ein Kistchen Bordeaux mitgebracht, und sie stießen auf alte Freunde und alte Zeiten an und sahen dazwischen dem Funkeln des Kerzenlichts im Rotwein zu, wie man am Wasser den ankommenden Wellen oder im Kamin den züngelnden Flammen zusieht. Immer wieder fielen ihnen weitere Begebenheiten ein. Wisst ihr noch, wie wir in der Vorlesung von Professor Rathenberg Ratten laufen ließen? Und wie wir bei der Rede des Bundespräsidenten die Lautsprecheranlage neutralisiert haben? Wie wir bei der Fahrpreiserhöhung der Straßenbahn die Weichen mit Schlageisen blockiert haben? Wie wir das Plakat zur Isolationsfolter an die Autobahnbrücke gehängt haben und als die Polizei es abgehängt hat, den Text auf den Beton der Brücke gesprüht haben? Wie wir auf dem Hof des Straßenbauamts Verkehrsschilder ausgeliehen und die Hauptstraße gesperrt haben, damit wir demonstrieren konnten? Das fiel Karin ein, und als sie es sagte, lachte sie verlegen. Ganz wohl war ihr nicht dabei. Aber sie spürte wieder den Kitzel des Verbotenen, den das Einsteigen auf den Hof des Straßenverkehrsamts hatte, den Reiz der Atmosphäre mit Nacht und Regen und huschendem Licht der Taschenlampen, das gute Gefühl des Zusammenhalts. »Ja«, sagte Jörg, »das mit den Verkehrsschildern war gut. Bei der Sommerentführung haben wir es wieder brauchen können.« Gerd Schwarz lachte auf. »Wisst ihr noch?« Bisher hatte er nichts gesagt und hatten ihn die anderen nicht wahrgenommen. Erinnerungen waren von ihm nicht zu erwarten, aber Marco und Dorle, von denen sie auch nicht zu erwarten waren, hatten sich mit gelegentlichen staunenden oder spöttischen Bemerkungen beteiligt. Gerd Schwarz war den ganzen Abend stumm dabei gesessen. Jetzt redete er überdeutlich in der Artikulation, schneidend im Ton. »In der kleinen Stadt, in der ich aufgewachsen bin, habe ich alle paar Wochen mit Freunden in einer Kneipe Doppelkopf gespielt. Eines Abends bekam ich mit, dass die 5 Alten am Stammtisch alle in der SS gewesen waren. Ich habe mich an den Tisch daneben gesetzt und die Ohren gespitzt. wisst ihr noch, so ging's den ganzen Abend, nicht wisst ihr noch, wie wir in Wilna die Juden erschlagen und in Warschau die Polen erschossen haben, ist klar, sondern wisst ihr noch, wie wir in Warschau Champagner gesoffen und in Wilna die Polinnen gefickt haben? Und wisst ihr noch, wie der Barbier die Alten mit den langen Bärten geschoren hat? Ihr seid nicht anders. Wie wär's mit, weißt du noch, wie du beim Banküberfall die Frau erschossen hast? Oder an der Grenze den Polizisten? Oder den Bankchef? Oder den Verbandspräsidenten? Gut, bei dem wissen wir nicht, ob du's warst oder ein anderer. Wie wär's, Papa? Magst du deinem Sohn nicht sagen, ob du's nun warst?